kam im Anzug an, mit Nostalgie im Blick. Sag, gib mir die Mauer zurück, als wär das sein Hit. Er schwärmt vom grauen Flur und vom Trabi vom Haus. Doch du merkst schnell bei dem Typ, da kommt nur Unsinn raus. Er will zurück ins Gestern mit nem Redeverbot. Träumt von Parolen an der Wand und von Bruchmarken in Rot. Doch die Kneipe lacht ihn aus und der Busfahrer grinst, weil du Freiheit nicht zurückdrehst, nur weil du's gemütlich findest. Er ruft alles wieder wie früher, doch keiner nickt mit, denn wir kennen seinen Trick und sein schiefes Gesicht. Er malt sich statt Romantik auf nem billigen Traum, doch die Straße sagt ihm laut, Bruder, glaubt ihr das kaum? Deutsche doofe Republik, deutsche doofe Republik. Wir sagen nein, wir sagen nein zu deinem alten Märchenbild. Deutsche doofe Republik, deutsche doofe Republik. Mit Haltung, Witz und offenem Blick bleibt dieser Laden niemals stehen. Du willst uns wieder lenken mit Soldatenturnen im Mund. Doch wir tanzen durch den Krach und wir pfeifen auf den Grund. Kein Orden macht dich edel, kein Nostalgiegesang. Wenn du die Wand zurück willst, dann bleib allein im Raum. Dein Traum fällt auseinander. Wir lachen lauter, lauter, du nennst es alte Stärke. Wir nennen es Rückschritt pur, wir bleiben